Auf diesem Flug wird nichts passieren, alles wird gut. Wir schaffen das gemeinsam. Herzlich willkommen an Bord dieses Kurzstreckenflugs nach Berlin. Unsere Flugzeit ist heute mit ca. 53 Minuten vorausberechnet. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr schweres Handgepäck unter Ihrem Vordersitz platziert ist. Für kleine Handgepäckstücke nutzen Sie bitte die Gepäckfächer über sich. Wir könnten Sie theoretisch fesseln, ja. Also sollten Sie jetzt wirklich während des Fluges komplett durchdrehen. Das werden Sie aber nicht, glauben Sie mir. Trinken jetzt gleich ein Gläschen Wein und damit alles gut. Schnallen Sie sich nun bitte zum Start an und ziehen Sie den Sitzgurt fest. Für den Fall von unerwartet auftretenden Turbulenzen empfehlen wir Ihnen, während des gesamten Flugs angeschnallt zu bleiben. Flugzeug oder Schiff? Flugzeug. Flugangst. Eine Generationenparty für Praktikanten und Vielflieger. Von Martin Becker. Ein Frühsommertag im Sauerland, irgendwann in den 90ern. Wir, mein Schulfreund und ich, sind auf dem Flugplatz in der Nähe von Plettenberg, der Kleinstadt, aus der ich komme. Ich bin vielleicht 12, vielleicht 13 Jahre alt. Der Vater meines Freundes ist Hobbypilot. Wir sind eigentlich nur hier, um uns einige startende und landende Flugzeuge anzuschauen. Wie still es ist an diesem Nachmittag. Und ich finde es großartig, wenn dieses Flugzeug abhebt. Das ist unglaublich. Ich mag das wirklich richtig gerne. Ein Pilot, im Hauptberuf Fluglotse, fragt mich plötzlich, ob ich mitfliegen will. Ich sage ja. Ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich bin stolz. Ich habe kein bisschen Angst. Mein Freund bleibt am Boden. Er kennt die Gegend von oben schon. Später wird er selbst seinen Flugschein machen. Das ist genau das. Sie gucken das mit einem sehr ernsten Auge an. Man kann natürlich auch sagen, ja gut, wenn es dazu gekommen ist, dass ich irgendwie ausgerastet bin, wie wird das Spiel weitergehen? Und bevor sie gelandet sind, haben sie sich bei allen entschuldigt und ganz nette Sachen gemacht. Also sagen, Mensch, der Arme, der hat es aber auch nicht leicht. Ich muss mir einen Fallschirm umschnallen. Ein schweres Teil, das mich unbeweglich macht. Wir nehmen das Segelflugzeug, das an einem starken Seil in den Himmel gezogen wird. Wenn ich rufe, raus jetzt, dann drehst du genau hier, erklärt mir der Pilot und zeigt auf meinen Fallschirm. Alles andere passiert automatisch. Und dann sitze ich also da. Und dann ist da der Moment, den ich nie wieder vergessen werde. Aber Fliegen ist immer so sauschnell einfach. Und dann bin ich irgendwo und dann komme ich einfach da nicht hinterher mit meinem Kopf, was dann alles passiert. Die Seilwinde reißt uns in die Höhe. Rasch gewöhne ich mich an das Gefühl, keinen Boden mehr unter den Füßen zu haben. Wir klinken uns aus. Wir sind allein. Nur mit dem Wind fliegen wir also dahin. Der Pilot und ich. Es ist auch hier oben still. Viel stiller als erwartet. Ein Frühsommertag in den 90ern. Da unten ist das Sauerland. Hier oben bin ich. Ich habe keine Angst. Ich fliege. Ich finde es großartig. Manchmal sind wir in Überschallgeschwindigkeit, fliegen wir manchmal. Das glaubt man überhaupt nicht. Da sind wir schneller als mancher Blitz. Dieses Tier, unsere Generation, es ist ein gefährliches Tier, bellt es, beißt es, ist es friedlich, schläft es die ganze Zeit vielleicht. Endlich geht's nach vorne. Zum Beispiel Bill, Hannah, Katha und Nils. Zum Beispiel Kati und Raphael. Zum Beispiel Oliver. Sie sind Architekten oder Autoren. Sie sind DJs oder Flugbegleiter. Sie sind Kellner oder Kulturwissenschaftler. Zufällig ausgewählte Probanden, zufällig ausgewählte Leben. Haben Sie Flugangst? Reisen Sie gern? Reisen Sie weit. Sind sie auf der Flucht oder schon angekommen? Was für eine Arbeit wollen sie haben? Was für eine Beziehung, überhaupt eine Beziehung? Und Kinder? Und wo stehen sie in 10 Jahren beispielsweise? Natürlich denkt man sich in dieser Welt, wo das alles eigentlich hinführen soll und fragt sich, ob man noch mit 40 irgendwie auf einer Techno-Party Musik machen wird, also auch kann, so von der Energie einfach, und ob es einem nicht irgendwann auch ein bisschen zu fremd wird. Raphael kommt gerade von einem Festival zurück. Er ist jetzt hundemüde. Man sieht ihm an, dass die Feierei mehrere Tage gedauert hat. Raphael macht elektronische Musik und hat schon auf Partys in Europa und Amerika gespielt. Wien, Prag, Washington, New York. Neben seiner Musik ist er als Filmemacher mit der Kamera unterwegs. Im letzten Sommer zum Beispiel auf den Spuren seines Vaters, der schon vor seiner Geburt verschwunden ist. Man schaut viel auf die Leben von anderen, finde ich. Was die machen oder was bei denen passiert, oder fragt sich, ist der glücklich oder sie, oder wie kommt derjenige dahin oder so. Und man denkt dann immer, es geht gar nicht so sehr um einen selbst, aber am Ende, wenn man mal wirklich mal kurz runterkommt und überlegt, dann denkt man schon die meiste Zeit an seine eigenen Probleme, indem man überhaupt sich die Frage die ganze Zeit stellt, ob und hier und ist das richtig und kann ich und will ich nicht irgendwo ganz anders hin und sollte ich nicht irgendwie im Ausland leben oder so. Raphael erinnert sich an eine Party, die ist schon viele Jahre her. Dort hat er sich mit einem Typen lange und intensiv unterhalten über Gott und die Welt, über das ganze Leben. Als er den vermeintlichen neuen Freund am nächsten Tag in der U-Bahn sah, da erkannte der ihn nicht mal mehr wieder. Es gibt halt so super viele Bekannte, die man hat. Man hat halt ganz viele Leute, die eigentlich nur Bekannte sind, wo man nicht sagen kann, es ist Freundschaft, aber man kann auch nicht sagen, es sind Fremde. Und da ist es natürlich super unverbindlich und immer nur in dem Moment hat man so eine Welt zusammen und dann danach ist es aber auch wieder weg. Die junge Generation, das ist nicht nur er selbst. Das sind vor allem auch die Leute, die sich auf den Partys seine Musik anhören, die er gewissermaßen von oben beobachten kann, deren Leben mitunter vom Rhythmus der Partys diktiert wird, weil man dort die Freunde trifft, und zwar nur dort. Ich merke schon, dass es Leuten gefällt, aber trotzdem habe ich manchmal fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich merke, ich bringe die Leute gerade echt auf einen ganz strangen Film und die bleiben zwar und genießen das, aber trotzdem ist es so, dass ich das Gefühl habe, die fangen dann irgendwie alle an, so über ihr Leben nachzudenken. Es ist oft Oberflächlichkeit dabei im Spiel. Das hat Raphael gelernt. Gerade für ihn, der auf der Bühne steht, spät in der Nacht. Denn seine Musik ist nicht unbedingt immer das, was man sich auf der Tanzfläche wünscht. Also auf der Fusion ist mir zum Beispiel was passiert. Da habe ich auch gespielt und irgendwann kam so ein Typ angesprungen, so auch ein Bekannter, ich kenne ihn nicht so gut, aber der hat da auch ein bisschen mitgeholfen. Und war irgendwie voll in so einem Boo-Yeah-Party-Bier-Modus und kommt nach vorne gesprungen und schreit mich an, meint so, ey, geil, es ist so geil, es ist richtig geil. Und es hat sich so scheiße angefühlt. Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckabfalls in der Kabine fallen über Ihnen Sauerstoffmasken von der Decke. Ziehen Sie eine Maske schnell zu sich heran und platzieren diese fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie Kindern und hilfsbedürftigen Personen. Also ich betrete jetzt dieses Flugzeug, ja, und ich komme natürlich, gehe so direkt auf dich zu, so wie ich es gelernt habe, und ich sage jetzt ganz natürlich ganz ganz schüchtern, zurückhaltend, ängstlich, ja. Also ich fliege zwar öfter, aber ich habe wahnsinnige Flugangst. Sie haben Flugangst. Aber Sie meinen schon, dass Sie diesen Flug heute hier mit uns antreten können? In der Sitztasche Ihres Vordersitzes finden Sie ein Informationsblatt mit sämtlichen Sicherheitshinweisen. Bitte merken Sie sich besonders die Lage der Notausgänge, welche deutlich mit dem Wort Exit gekennzeichnet sind. Leuchtstreifen im Boden führen Sie direkt dorthin. Bitte denken Sie daran, dass sich der nächstgelegene Ausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Ich habe schon Lust. Also ich habe schon Lust, aber ich weiß, ich habe immer Angst, dass ich panisch werde. Dass Sie panisch werden, verstehe. Was halten Sie denn davon, wenn wir uns einmal kurz das Cockpit angucken und dann sehen Sie meine Kollegen, die sind wirklich sehr kompetent. und können Ihnen gerne auch nochmal was zu unserem Flugzeug heute erzählen. Und vielleicht geht es Ihnen ja dann schon ein kleines bisschen besser. Wir sind nun startbereit. Bitte stellen Sie die Rückenlehnen Ihrer Sitze senkrecht und klappen die Tische vor sich hoch. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord. Heute bin ich schon über 30 und mein erster Flug ist lange her. Heute habe ich Angst, wenn ich in ein Flugzeug steige. Ich habe Angst, Panik zu bekommen, und diese Panik führt nur dazu, dass ich noch mehr Angst habe. Mein Freund von damals ist selbst Hobbypilot geworden, aber wir haben uns aus den Augen verloren. Bestimmt ist er in die Wirtschaft gegangen oder arbeitet als Jurist. Nur so ein Gefühl. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich das machen? Ist so, wie ich das mache, ist richtig? Oder vielleicht anders? Wie machen die anderen das? Ich habe aber nicht nur Angst vorm Fliegen. Ich habe Angst vor Menschen. Genauer gesagt vor Gleichaltrigen und vor jüngeren Menschen. Ich habe Angst vor meiner Generation. Denn Angst hat man ja immer vor dem, was man nicht versteht, was man nicht zu packen bekommt, was man selbst nicht ist. Nichts ist mehr unmöglich, und das macht es uns natürlich auch schwerer, eine klare Linie zu finden. Denke ich an meine Altersgenossen, dann werde ich wütend. Weil sie so ein verdammt leichtes Leben haben. Weil sie so unverbindlich sind. Weil sie so frei sind von dem, was mich so mitnimmt jeden Tag. Angst und Bange. Aber stimmt das überhaupt? Bin ich nicht einfach ungerecht? Erwachsen werden und gleichzeitig Kind bleiben, das würde ich gerne. Oder Kind bleiben und den Kram, den man als Erwachsener erledigen muss, damit es irgendwie funktioniert, dass ich das ein bisschen besser lerne und mich nicht mehr erschrecke, wenn ich den Briefkasten aufmache und denke, fuck, was mache ich jetzt? Wie soll ich das jetzt beantworten? Pausenlos ist meine Generation unterwegs, seit es die Billigflieger gibt. Pausenlos ist der Rucksack schon gepackt, ist die nächste Couch reserviert, ist der nächste Flirt in Sicht. Pausenlos sagt meine Generation nicht ja, sagt meine Generation nicht nein, sagt meine Generation ständig nur vielleicht. Der Maybe ist von seiner Art her jemand, der nicht unbedingt reflektiert sehr stark, was in seiner Umwelt passiert. So, es gibt doch diesen wunderschönen Song aus den 60ern, What a day for a daydream. Das trifft auf unsere Zeit zu. What a time for a daydream. Wir sind Tagträumer. Wir denken tatsächlich, dass wir unsere Träume wahr werden lassen können, aber wir haben nie gelernt, was wir machen müssen, wenn das nicht klappt. Ich bin kein Maybe. Aber ich will von Ihnen erzählen. Denn das hier ist auch eine Liebesgeschichte, weil die Liebe und die Angst ja so ein komisches Paar sind. Wie der Schlaf und der Tod oder so. Das ist eine Geschichte von der Angst vorm Fliegen und der Angst vor denen, die sich nicht festlegen wollen. Und zugleich eine Geschichte der Zuneigung. Eine Frage, die ich mir irgendwann gestellt habe, werde ich nicht mehr los. Wie soll ich das Leben meiner Altersgenossen leben? Wie soll ich sie lieben? Wie soll ich ihnen folgen, wenn ich Angst habe? So viel Flugangst, dass ich einfach nicht mehr mitkomme. Und ich kann aber auch immer, wenn ich ein komisches Geräusch höre, ich könnte jetzt auch immer nachfragen. Direkt können Sie immer gerne nachfragen, gar kein Problem. Reisen Sie denn heute alleine? Ja. Sie reisen alleine. Ich reise immer relativ viel alleine. Das tut mir leid, aber wir haben heute tatsächlich ein bisschen Überzahl an Flugbegleitern. Wenn Sie möchten, kann sich auch eine Kollegin von mir neben Sie setzen. Dürfen Sie sogar eine aussuchen. Start. Oder vielleicht eine Generation. All die Stunden und die Tage und die Jahre zwischen uns, ich bin zu jung. All die Liebe und die Bereitschaft, dir zu dienen, helfen nichts, ich bin zu jung. In 10 Jahren sehe ich das alles irgendwie total locker. So meine Angespanntheit, die ich jetzt im Moment habe, die glaube ich, die ist dann völlig verflogen. Und denke mir so, ach, hat schon alles genau so gepasst, wie es war. In 10 Jahren bin ich ja einfach auch der Mensch, der ich dann durch diese vielen Dinge, die ich bis dahin noch mache, geworden bin. Und eigentlich bin ich dann immer also so zufrieden. Hauptsache ich mache. Machen ist immer so die Sache. Dein Ideal, deine Erwartungen sind Mittel nur zum Zweck. Ich bin zu jung. Sie sind irgendwo in den 20ern, manchmal schon Anfang 30. Sie gehören zu einer Generation, die Forschern und Journalisten Kopfweh bereitet hat, weil es keine Schublade für sie gibt, weil sie flüchtig ist wie Quecksilber, weil sie sich nicht festlegt. Diese Generation hat alles schon durch und macht alles immer wieder mit. Couchsurfing-Abenteuer und Praktikumsfrustrationen, digitales Leben mit Hunderten von digitalen Freunden, Nebenjobkarrieren in Biosupermärkten, Hipster und Projektler, Beziehungshopper und Tofu-Shopper, Entfaltung und Persönlichkeit. In 10 oder 20 Jahren passe ich dann gut zu dir. Es ist so, als würden 10 Leute um dich rumstehen und Süßigkeiten auf dich werfen. Du bist nur dabei, irgendwie ständig ein Neues zu greifen und fragst dich dann so, oh, was will ich eigentlich? Ah, aber das ausprobieren, das hatte ich auch noch nicht. Und Henrik Broder, den ich sehr schätze, hat letztens gesagt oder geschrieben, wir sind eine Gesellschaft, die an Mangel an Problemen Selbstmord begeht. Sie verfügen über sämtliche Spielarten der Ironie. Sie tragen Smartphones und klobige Rucksäcke am Körper, haben mindestens 2 Studienabschlüsse und mehrere Beinahe-Beziehungen oder Beischlaffreundschaften. Dazu atemberaubende Weltumrundungen und Chancen und Möglichkeiten. Und für den Notfall Verhaltenstherapien und Ratgeberliteratur. Kein Begriff passt so richtig, weil sie sich ständig entziehen wie glitschige Aale. Generation Bachelor, Generation Praktikum, und so weiter. Und das kennzeichnet, glaube ich, auch tatsächlich diese Generation, dass es eine unglaublich große Langeweile gibt, weil alles so unpräzise geworden ist. Und man kann 1000 verschiedene Sachen machen, aber auch irgendwie nichts. Von mir würde ich jetzt auch nicht sagen, dass diese Bindungen, die ich bis jetzt eingegangen sind, so auf lange Sicht hin waren, beziehungsweise vielleicht die erste. Aber das war auch so ein bisschen Verblendung, sagen wir es mal so. Und du wirst dich freuen über ein Leben mit mir. Alle meine Liebe viel zu jung. Sie fliegen mit Billig-Airlines um die Welt. Sie feiern endlose Partys. Sie sind Angsthasen, wenn es um die Liebe geht. Sie hantieren leidenschaftslos mit den Dingen, als wären sie uralt oder kalt. Sie sind, schrieb mal eine Zeitung, Wischiwaschis, die nur eines können: reflektieren. Alle deine Wünsche viel zu jung. Und du kannst deine Träume wahr werden lassen. Das haben wir doch immer gelernt. Das haben uns unsere Lehrer in der Schule gesagt. Unsere Eltern haben uns in allem unterstützt. Die meisten jedenfalls, was wir tun können. Kein Berufswunsch war noch so absurd. Du konntest sagen, ich möchte Schriftsteller werden oder ich möchte zu DSDS vor der Jury singen und da reinkommen in diese Veranstaltung. Ein Café in Berlin-Kreuzberg, wo auch sonst. Oliver ist schon da, trinkt eine große Cola Light und bedient sein Tablet. Oliver kommt aus Österreich und lebt seit einigen Jahren in Berlin. Oliver wird in wenigen Tagen heiraten. Oliver ist ehrgeizig und weiß, was er will. Oliver ist also gerade dabei, kein Maybe mehr zu sein. Hat ja auch lange genug gedauert, sagt er. Oliver hat sogar einen Nachnamen und einen Beruf, auch wenn Maybes sich für solche Verbindlichkeiten doch eigentlich nicht interessieren. Ich habe noch keine einzige Weltreise gemacht, weil ich das Geld dafür nie hatte. Und ich einfach auch schon, es klingt blöd, aber immer schon zu gerne gearbeitet habe. Oliver Jeges, Jahrgang 1982, geboren in Wien. Erst Ausbildung zum Großhandelskaufmann, dann zweiter Bildungsweg, Studium, Journalistenschule. Heute Autor und Journalist. Mitglied und ironischer Beobachter seiner Generation. Es fing mit einem Zeitungsessay an, in dem er sich rechtfertigte. Indem er sich und seine Altersgenossen verteidigte, von der Kunst, ein Maybe zu sein. Die unerträgliche Leichtigkeit des Maybe. Wovon wir reden, wenn wir vom Maybe reden, so in etwa. Dann hat er ein ganzes Buch geschrieben. Eine ironische Würdigung, ein Entwurf über das absurde Vielleicht-Ding. Generation Maybe, die Signatur einer Epoche. Also warum ich das Buch geschrieben habe, war im Grunde nicht, dass ich meiner Generation einen Vorwurf machen wollte oder eine Streitschrift formulieren wollte. Nein, was ich wollte, war im Grunde wie ein Forscher ein Insekt unter die Lupe nimmt. Er möchte im Grunde vorurteilsfrei wissen, um welches Tier es sich dabei handelt. Er guckt es sich von allen Seiten an und stellt dann fest, aha, dieses Tier ist vielleicht, vielleicht beißt es, ist es gefährlich, ist es giftig oder ist es ganz harmlos. Bevor Oliver in das Kreuzberger Café kommt, lässt er sein Fahrrad reparieren. Schon als er die Werkstatt verlässt, zweifelt er daran, dass der Fachmann alles richtig gemacht hat. Es stimmt nämlich was nicht mit dem Fahrradständer. Also überlegt er, gehe ich zurück und reklamiere oder lasse ich es sein und gebe auf? Immer wieder hin und her. Schließlich, nach langem Nachdenken, geht er nicht zurück. Ich habe mal in einem Forum gelesen, dass eine Frau, 45 Jahre, die in New York für irgendeine Kanzlei arbeitet und dort, keine Ahnung, Telefonnummern verwaltet, meinte, sie weiß noch immer nicht, was sie eigentlich werden will. Und das ist es. Eine Kleinigkeit, ein Detail, eine Nichtigkeit. Aber doch genau das, was den Maybe im Kern zusammenhält. Ich glaube, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren einen kleinen Paradigmenwechsel erlebt haben, dass wir nicht mehr uns selbst und unsere Umwelt glücklich machen wollen, obwohl zwar alle heute vom Glück reden. Der neue Trend ist das Richtigmachen. Verhalten wir uns auch richtig. Wir sind alle Angsthasen. Aber gerade das, ein Angsthase nämlich, ist Oliver nicht. Er hat nie eine Weltreise gemacht. Er hat nie Ausreden gesucht. Er hat immer gearbeitet. Klingt natürlich besser, als es war. Denn der Weg bis dahin war weit. Dieses Studium oder ein anderes, Krankenwagenfahrer oder Politiker, hier oder dort, jetzt oder nie. Oliver hat viele Dinge, sagt er selbst, seiner Freundin zu verdanken. Die Frau, die er heiraten wird. Sie hat ihm geholfen, sich zu entscheiden und irgendwann sogar ganz genau zu wissen, welche Dinge man braucht, um nicht mehr vielleicht zu sagen. Ich weiß, es sind zwar ganz altbackene und mittlerweile überholte Vorstellungen, Beruf und Familie. Aber ist es vielleicht nicht doch so, dass genau diese zwei Werte uns am Ende doch vor dem Überdruss, vor der Langeweile und vor der Unentschlossenheit retten? Oliver bestellt seine zweite Cola Light. Oliver ist, sagen wir mal, ein Maybe im Ruhestand. Einer, der weiß, warum sie so sind, wie sie sind, weil er selbst mal so war, wie er war. Wenn unsere Generation ein Tier wäre, dann vielleicht ein Schmetterling, der Traumtänzer im Tierreich ist, der so durch die Lüfte schwingt, ganz unbeschwert, den Eindruck erweckt, dass er sich nicht viele Gedanken darum macht, was gestern war, was morgen sein wird, der einfach dahin lebt, das Leben genießt, wunderbar anzusehen ist und im Grunde sehr viel Leichtigkeit verkörpert. Okay, 10 Jahre. Ich bin jetzt 26, ich bin jetzt 36. Ich habe auf jeden Fall 2 Kinder. Später kann ich mir vorstellen, so ein kleines, mehr oder weniger Mehrgenerationen-Wohnhaus. Auch mit Freunden zusammen, wo jede Familie dann irgendwie sozusagen eine separate Wohnung hat und mit einem kleinen Garten und vielleicht auch noch so ein paar Hühner oder irgendwie sowas, wenn jemand Eier braucht. In Wahrheit hat all das sicher mit meinen Eltern zu tun. Mein Vater war Bergmann, meine Mutter war Näherin. Mein Vater hat den Krieg im Ruhrgebiet noch erlebt. Meine Mutter ist kurz danach geboren. Was sie mir vorgelebt haben, das war ein archaisches, ein unveränderliches Lebenskonzept. Man existiert, um zu arbeiten. Man bekommt Kinder, man geht in die Rente, man verschwindet. Was mich geprägt hat, das waren ihre Ideale, ihre Hoffnungen und ihre Ängste. Eigentlich hatte ich nämlich schon als Kind Panik. Vor Einbrechern, vor Kontrollverlust, vor Alleinsein, vor Ohnmacht. Vielleicht war ich deshalb nie unentschieden. Vielleicht habe ich mir deshalb nie die Zeit genommen für kapitalen Zweifel. Vielleicht habe ich mir deshalb nie die Zeit genommen für Billigflieger, für Smartphones, für das tagtägliche Vielleicht. Meine Damen und Herren, wir haben nun unsere Reiseflughöhe erreicht und der Kapitän hat nun die Anschnallzeichen ausgeschaltet. Wir empfehlen Ihnen allerdings, während des gesamten Flugs angeschnallt sitzen zu bleiben. Ihre elektronischen Geräte können Sie im Flugmodus nun wieder benutzen. Wir werden in Kürze mit dem Bordservice beginnen. Ja, ich glaube, da müssen Sie sich entscheiden. Will ich das genau durchdringen? Dann fliegen Sie natürlich mit. Das ist so wie der ungeeignete Beifahrer, der ständig sagt, du könntest hochschalten. Oder sagen Sie, ich gebe mich wirklich in die Hände dieser Leute und gehe mal davon aus, dass das, was in der Statistik sich ausdrückt, dass sie das können, dass das tatsächlich stimmt. Was würde denn dann eigentlich passieren, wenn ich jetzt aufstehen würde? Haben Sie dann irgendwelche Mittel, mich irgendwie ruhig zu kriegen? Das wurde ich schon öfter gefragt. Nein, wir dürfen Sie in gar keiner Weise ruhig stellen oder sowas. Das machen wir auch nicht. Wenn Sie aufstehen sollten und durchdrehen, dann gehen Sie bitte nicht nach vorne, sondern kommen lieber nach hinten. Reiseflughöhe. Oder wer sind die eigentlich? In einer Januarnacht im Jahr 2013 ereignet sich eine der schlimmsten Brandkatastrophen in der Geschichte Brasiliens. In der Diskothek Kiss in Santa Maria bricht ein Feuer aus, verursacht durch Pyrotechnik. Knapp 1000 junge Leute befinden sich in dem Club, geraten in Panik. Es gibt kaum Möglichkeiten zur Flucht. 242 Menschen verlieren ihr Leben. Die Katastrophe löst nicht nur eine Debatte über die mangelhafte Sicherheit aus, auch die junge Generation des Landes gerät plötzlich in den Fokus des öffentlichen Interesses. In einem Interview nach dem Brand setzt sich der Soziologe Sergio Abranches mit dem Thema auseinander. Er attestiert den jungen Brasilianern das, was auch auf die jüngere Generation in Deutschland, in Europa zutreffen könnte. Eine absolute Gegenwartsmentalität. Ich habe meine Studenten mal gebeten, sagt Abranches, langfristige Szenarien zu entwerfen. Sie waren dazu nicht in der Lage. Sie konnten nur einige Monate vorausdenken. Um mich rum tobt eine junge Generation von unentwegt Bewegten und das ist schwierig zu verstehen. An der Stelle, wo ich dann feststelle, ich verstehe die Motive nicht, da wird es für mich interessant. Eine Wohnung in den Plattenbauten am Berliner Alexanderplatz. Vom Fenster aus schaut man auf das Rote Rathaus. Die Wohnung ist Arbeitsplatz und Lebensraum zugleich. Geschmackvoll eingerichtet, als würde hier jemand leben, der angekommen ist. Als würde hier jemand leben, der mit beiden Beinen fest im Leben steht, der vor allem weiß, was er will. Ja, meine Sozialisation 80er Jahre, das war genau das Gegenteil. Das war Angstsozialisation, Atomtod, Waldsterben, ich weiß nicht. Also alles war total gefährlich und ich habe mich da sehr daran gewöhnt, dass Angst ein absolut akzeptabler Zustand ist, den man auch ständig äußern kann. Ich kann mich an einen Schulunterricht erinnern, wo alle da saßen und ihre Angst vor dem Atomtod offen bekundet haben. Und ich erlebe das bei sehr jungen Menschen, dass sie alles Mögliche äußern können, nur keine Ängste. Also nicht offen, durch die Blume schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass das klingt jetzt ein bisschen nach Psychoanalyse, aber dass das ein ganz guter Verdacht ist, zu sagen, der Spaß ist die Fassade und dahinter ist vielleicht das nackte Entsetzen. Aber Entsetzen ist ja auch nicht cool und sieht auch nicht gut aus. Und ich glaube, Coolness ist ein Paradigma, was schwer zu überschreiten ist im Moment, weil Coolness einfach auch Attraktivität heißt und Kompetenz und eben, ja, Teflon. Es perlt an mir ab und ich lasse mich nicht beeindrucken, sozusagen. Sun goes down, temperature drops. Beautiful burnout. Bird, Crone. Markus Kuchnitzack, Jahrgang 1967, Psychologe und Coach und wacher Beobachter dessen, was sich vor seiner Haustür abspielt. Vor einigen Jahren zum Beispiel, da hat er sich mit der neuen Bürgerlichkeit beschäftigt, mit den modernen Spießern aus kulturpsychologischer Sicht. Und heute zum Beispiel, da beschäftigt er sich mit seinem Neffen. Ist viel unterwegs mit ihm und der kommt gerade ins beste Maybe-Alter. Also sie sind auf jeden Fall cooler und cool wirklich in dem Sinne von nüchtern, kühl, rational, kühl, aber nicht im Sinne von zielstrebig rational, also ich will das erreichen, dazu muss ich das und das tun, sondern im Absehen von sowas wie Leidenschaft, Freude, eben auch Angst, also eine gewisse, naja, wir Psychologen nennen das Dissoziation. Also man spaltet einfach Gefühle ab. Also wenn man nachts auf einer Party auf dem Balkon steht und eine Zigarette raucht und eben nur ein T-Shirt anhat, dann friert man eben nicht. Das kann jeder. Aber die Aufforderung zur Dissoziation oder zum Abspalten von Gefühlen, die kommt ja eigentlich daher, dass man sagt, du kannst die Situation nicht verändern. Wie man Schmerzen aushalten muss, wenn man kein Schmerzmittel hat. Wenn einer die Motive einer Generation versteht, dann Markus Kuchnitzack. Sollte man meinen. Aber auch er hat, Psychologe hin oder her, nicht die endgültigen Erklärungen für das, was deren Welt im Innersten zusammenhält. Vielleicht, sagt Kuchnitzack, ist das ja ein Epochenwechsel im Denken. Ich komme aus dem 20. Jahrhundert, die kommen aus dem 21. Jahrhundert. Bei seiner tagtäglichen Arbeit hat er immer wieder mit ihnen zu tun, mit Maybes und Konsorten. Muss er sich auf sie einlassen, probiert er immer wieder zu verstehen, was da für eine Kluft ist zwischen ihnen und ihm. Und die Situation macht beides. Es macht sehr belastbar. Man hält eben die 10 Minuten auf dem Balkon im T-Shirt aus, obwohl es Frost ist. Es macht aber eben auch, herzlos wäre wirklich zu werten, zu übertrieben, aber es macht kalt in einer gewissen Weise, sich selbst und anderen gegenüber. Und den Unterschied erlebe ich schon, also die Kälte auch in der Selbstbeschreibung, dass junge Leute, mit denen ich zu tun habe, oft wenig freundlich über sich sprechen. Heiter, ironisch immer, immer ironisch gebrochen, geht jederzeit, aber oft auch ganz zynisch. Und mit einer gewissen, ja, als wäre die eigene Person und auch der eigene Körper, da macht sich das ja oft dran fest, so eine Verfügungsmasse, die man eben einfach strapazieren kann, um zu gucken, wie weit es geht. Sun goes down, temperature drops. Beautiful burnout, beautiful burnout. Und ich glaube, das ist die Vergiftung, die jungen Leute laden. Die sind voll bis an den Rand mit Ironie. Und Ironie distanziert. Und distanzieren, wenn man das immer nur lernt, distanzier dich, mach einen Witz draus, mach einen Scherz, stell's auf YouTube ein. Das macht man ja sogar den Scherz öffentlich. Und selbst wenn es grobe Scherze sind, das trainiert, Dinge auf Abstand zu erleben. Und ich fürchte, dass die Gefahr durchaus besteht, dass man irgendwann aus dem Abstand nicht mehr rauskommt. Zumindest nicht bei solchen Dingen wie Liebe oder energische Leidenschaft oder sich für eine Sache einsetzen oder so. Der Flughafen Berlin-Tegel, das Jahr 2007, ein Kurzstreckenflug nach Zürich. Dass ich Flugangst hätte, sage ich der Mitarbeiterin. Sie gibt mir einen Platz bei den Flügeln, dort sei es ruhiger. Ich bin 25 Jahre alt, als ich das erste Mal ein großes Flugzeug besteige. Damals ist mein Vater noch am Leben. Damals ist die Flugangst noch klein, eher so ein Unbehagen als die wirkliche Panik. Direkt nach der Landung in der Schweiz habe ich ein Hochgefühl, das mehrere Stunden lang anhält. Als wäre ich ein König. Seitdem bin ich so viel gereist. Seitdem habe ich so oft Flugangst gehabt. Und es ist so, als würden alle Erfahrungen, gute wie schlechte, die Sache mit der Angst nur noch schlimmer und mein Gepäck nur schwerer und schwerer machen. Ja, es ist im Grunde eine Legebatterie. Also wenn man guckt, alle sitzen da, man kann ja eigentlich im Grunde nichts tun. Also im Grunde ist es ja eine furchtbar überdefinierte Situation, in der eigentlich soziale Geschmeidigkeit kaum möglich ist, weil im Grunde sind alle eingefärcht und wie auf einer Galeere. Und ich finde den Anspruch, den sie an sich haben, total hoch, auf einer Galeere nett zu sein. Hühnchen oder Nudeln? Möchten Sie noch was trinken? Einen Kaffee mit Milch und Zucker? Noch etwas Kaltes dazu? Chicken oder Pasta? Hühnchen oder Nudeln? Also ich bin schon ungefähr 4 Jahre geflogen und von heute auf morgen ist gar nichts passiert, dass ich jetzt irgendwie die Annahme hätte, dass jetzt irgendwas passieren sollte. Aber auf einmal habe ich ungefähr, ja, wirklich einmal die Woche oder auch öfter geträumt, dass ich Flugzeugabstürze habe, die so real waren, dass ich dann auf meinem nächsten Flug, bevor ich ins Flugzeug gegangen bin, urplötzlich Flugangst bekommen habe. Bordverpflegung oder wir sind unterwegs. Der Flughafen Berlin-Tegel, die späten 80er. Ein kleines Mädchen staunt über die startenden und landenden Flugzeuge. Ihre Eltern sind mit ihr hierher gekommen, denn bald werden sie das erste Mal gemeinsam fliegen, nach Tunesien. Damit das Mädchen schon vorher weiß, was kommt, zeigen die Eltern ihr, was das Fliegen ist. Schließlich gehen sie noch in die Empfangshalle, da, wo sich die Ankommenden und die Wartenden in die Arme fallen. Und dann kam eine Crew da raus aus der Ankunftshalle und eine wunderschöne Flugbegleiterin ging an mir vorbei und die war riesengroß, klar, ich war 2 Jahre alt, war toll geschminkt und sah wunderschön aus in ihrer Uniform und hat auch ganz toll gerochen und da habe ich zu meiner Mama gesagt, das will ich. Kathi sitzt vor einem Café, ist gerade aus Südafrika zurückgekommen und wird in wenigen Tagen nach Amerika aufbrechen. Sie ist 25 Jahre alt und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in Johannesburg ankomme, dann ist mein allererster Blick immer gen Himmel, weil der Himmel dort meiner Meinung nach viel blauer ist. Sie macht seit einigen Jahren genau das, was sie immer schon wollte. Sie ist unterwegs. Sie lebt, so pathetisch es klingt, den Traum, den sie als ganz kleines Mädchen hatte. Und sie lebt den Traum, den so viele in ihrer Generation haben. Ständig in Bewegung sein, ständig auf Reisen, ständig on the road. Es gibt echt wirklich nichts Schöneres, überall durch die Welt zu fliegen und den Passagieren einen tollen Service zu bereiten. Es ist halt auch schön, wenn dann natürlich ein anderes kleines Mädchen vor mir steht, mich mit riesengroßen blauen Augen anguckt und sagt, oh. Kathi ist ein Beispiel für jemanden aus der jungen Generation, der glücklich ist. Nur Gutes sagt sie über ihren Job, nur Gutes sogar über ihren Arbeitgeber. Um ihre Zukunft macht sie sich keine Sorgen. Natürlich kennt sie all die Probleme mit der Unentschiedenheit von Freundinnen, die in ihrem Alter sind. Manchmal auch von Kollegen, die mit Mitte 20 noch überhaupt nicht wissen, wohin sie wollen. Kathi hingegen will ihr Leben auf ständig gepackten Koffern nicht mehr missen. Obwohl es natürlich auch negative Seiten gibt. Dass man Geburtstage verpasst, dass man arbeitet, wenn die Freunde frei haben, dass man an Feiertagen auf der anderen Seite der Welt ist. Mein Weihnachten letztes Jahr habe ich in Singapur verbracht, ohne meine Familie. Ich wusste es zum Glück vorher und konnte mich komplett darauf einstimmen. Es gab da diesen Moment, als Kathi mal Flugangst hatte. Als sie träumte, mit dem Flugzeug abzustürzen, in vielen Varianten. Einen Grund dafür kennt sie nicht. Denn für Kathi ist das Flugzeug viel mehr als die bedrohliche, enge Röhre, die in rasender Geschwindigkeit durch den Himmel schießt. Für Kathi ist es ein sicherer Ort, auch weil es eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist, genau für diese Sicherheit zu sorgen. Man vertraut dem Piloten zu 100%, ansonsten würde ich in das Flugzeug auch nicht einsteigen. Ich vertraue auch meinem anderen Team komplett zu 100%. Wir sind darauf geschult. Trotzdem sind wir für das Cockpit die Nase, die Augen und die Ohren. Weil die wissen nicht, was, wenn die ganz vorne sitzen, was ganz hinten passiert. Das wissen die nicht. Wir sind in den Start- und Landemomenten darauf bedacht, was ist, wenn was passiert. Wie reagieren wir? Wie öffnen wir unsere Türen? Wer ist der nächste Ansprechpartner, den ich habe, der mir eventuell hilft, irgendwelche älteren Menschen rauszubringen? Wer ist mein Gegenüber? Kathi denkt über Verbindliches nach. Sie will sich festlegen. Sie möchte nicht nur im Jetzt verharren, sondern auch an die Zeit vor und nach dem nächsten Flug denken. Ja, ich mit meinen 25. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich einen relativ roten Faden sehe und dass ich schon ganz genau Vorstellungen habe. Und bei mir ist eigentlich nicht ein Vielleicht oder so gab. Den Herrn, den ich jetzt kennengelernt habe, den Co-Piloten, der ist auch nur ein Jahr älter als ich, also gar nicht wirklich so viel. Die männlichen Kollegen, die ich bisher so kennengelernt habe, die sind alle noch sehr unschlüssig und auf ihrer Austobungsphase. Also die stehen da einfach noch überhaupt gar nicht wirklich auf beiden Beinen, sondern taumeln hin und her. Er allerdings ist da, glaube ich, irgendwie ein bisschen anders und hat da ähnliche Zukunftspläne und das hört sich derzeit alles ganz vielversprechend an. Ein regnerischer Herbsttag in Leipzig, das Jahr 2003. Ich sitze in einem Café. Es ist der erste Tag in dieser Stadt, in der ich bleiben werde. Ich weiß, was ich hier will, Schreiben. Das weiß ich schon seit vielen Jahren. Das heißt nicht, dass ich besonders strebsam bin, nur ehrgeizig. Im Laufe der Jahre merke ich mehr und mehr, dass es mit meinem Vater zu tun hat. Dass ich ihm beweisen will, dass man von dem, was er die brotlose Kunst nennt, sein Leben bestreiten kann. Ich lebe eigentlich mit genau der Rastlosigkeit, die ich meinen Altersgenossen vorwerfe. Ich lebe nur eine andere Form der Unruhe. Auch das wird mir mit den Jahren immer klarer. Damals, 2003, in dem Leipziger Café, weiß ich von alledem noch nichts. Bin ich noch kein einziges Mal mit dem Flugzeug irgendwo gewesen. Bin ich voller Illusionen in die Zukunft betreffend. Bald wird man unglaublichen Erfolg haben und eine viel zu große Wohnung und x Kinder. Sowas halt. Irgendwann kommt die Kellnerin an meinen Tisch, während ich aus dem Fenster starre. Alles in Ordnung, fragt sie. Ja, sage ich und lächle in den Regen hinaus. Alles in bester Ordnung. Das heißt, Sie wollen gar keine Flugangst überwinden, sondern Sie wollen ein cooler Flieger werden. Also ein beherrschter, sich im Griff habender, unauffälliger, wie alle anderen da sitzen und lesender Fluggast. Es gibt sie zuhauf in der jungen Generation, die prekären Existenzen, die digitalen Bohemiens, die ewigen Praktikanten, die sich von einem Start-up zum nächsten hangeln und auf ein bisschen Bezahlung oder ein bisschen Mindestlohn hoffen. Das ist die Generation der vielfältigen Möglichkeiten. Genauso gibt es die Aussteiger, Leute, die irgendwann keinen Bock mehr haben und für einen Paketdienst arbeiten oder für 4 Euro die Stunde kellnern, allerdings plus Trinkgeld. Oder ihrem ersten und zweiten Studienabschluss noch einen dritten, einen möglichst exotischen hinzufügen. Wo finde ich Arbeit? Muss ich in 10 Jahren, in 5 Jahren, in 15 Jahren immer wieder an der gleichen Stelle stehen und wieder neu suchen? Immer diese Widersprüche! Diese Generation kennt es nicht mehr anders. Dicht gedrängte Stundenpläne bis zum Bachelorabschluss, zwischendurch Praktika, Auslandsaufenthalte, Nebenjobs, dann Bewerbung um ein Masterstudium, dann Bewerbung um einen Arbeitsplatz. Es ist ein Druck in die Lebensplanung gekommen, den man im alten Jahrtausend so noch nicht kannte. Diese 6, 7 Semester und dann muss man durch und dann muss man sich für einen Master bewerben. Katja Böhme, Beraterin für akademische Berufe bei der Leipziger Arbeitsagentur. Oder geht man doch noch ins Ausland, weil das auf dem Lebenslauf sich gut macht. Also es ist immer so dieses Ticken, hoffentlich mache ich alles richtig. Und ich glaube, die Generation davor war einfach da auch ein Stück weit gelassener. Ganz jung schon fertig sein, aber bitte auch 2, 3 Praktika und dann aber noch die notwendige Reife in sich mitzubringen, ist natürlich schwierig. Birke Böselt, Beraterin im Career Center der Universität Leipzig. Ich glaube, mit manchen Themen ist die jetzige Generation sozusagen anders groß geworden. Und das fängt schon an beim Referate halten, beim sich irgendwo vorstellen. Ich habe schon das Gefühl, es sind viele etwas selbstbewusster oder auch mehr daran gewöhnt, sich darzustellen. Aber ich meine, die Arbeitsmarktzahlen sagen, dass Akademiker einfach super Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und dass auch ein Geisteswissenschaftler nach 1, 2 Jahren, selbst wenn es ganz schlecht läuft, doch den Berufseinstieg und auch adäquaten Berufseinstieg findet. Ich habe das letzte Mal bei einem Flug von Frankreich nach Deutschland die Kontrolle verloren. Ich lese in Thomas Bernhard, der Untergeher. Ich sitze da und plötzlich wackelt das Flugzeug. Wackelt minimal, vielleicht sind das die Alpen, da passiert das nun mal öfters. Ich kriege einen Schrecken. Ich denke, jetzt springe ich auf. Ich denke, jetzt reiße ich die Tür auf. Ich denke, jetzt muss ich hier raus. Ich werfe meinen Thomas Bernhard weg, quer durch das Flugzeug. Der Untergeher landet auf dem Schoß eines französischen Geschäftsmanns. Ich entschuldige mich, ich mache die Angelegenheit zu einem Missverständnis. Ich lächle den Geschäftsmann an und er lächelt zurück. Ich habe das letzte Mal bei einem Flug von Frankreich nach Deutschland die Kontrolle verloren. Ich weiß genau, dass es in Wahrheit gar nicht ums Fliegen ging. Ich kam von meiner Fernbeziehung, um die es nicht gut stand. Ich hatte wenig geschlafen und kaum noch Geld auf dem Konto. Ich wollte nicht zurück. Ich wünschte mir, ich könnte die Leute in meinem Alter verstehen, die ohne Angst fliegen. Die ohne Angst einfach ständig machen und machen und machen. Ich wünschte, ich würde nicht immer so viel nachdenken. Sie haben, glaube ich, immer bis an den Punkt gedacht, dann drehe ich durch und dann passiert die peinliche Situation. Wenn Sie so gut sind bei Anpassung, könnte ich mir vorstellen, haben Sie auch Kompetenzen, sich zu entschuldigen, einen Scherz zu machen, der Stewardess zu sagen, ich lasse Sie jetzt wieder los, keine Angst. Herzlich willkommen in Berlin. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet werden. Wir möchten uns nun von Ihnen verabschieden und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit uns geflogen sind. Wir hoffen, der Flug mit uns hat Ihnen gefallen und wir würden uns freuen, Sie recht bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen einen schönen verbleibenden Tag hier in Berlin oder eine angenehme Weiterreise. Landung. Oder wovon Sie reden, wenn Sie von Liebe reden. Festbinden, das ist so, als würde man sich selbst in eine Box sperren. So, man will sich eigentlich nie die Möglichkeit nehmen lassen, das Spontane zu entdecken irgendwie. Ist das die richtige? Vielleicht kommt da eine, die noch besser zu mir passt. So. All die Stunden und die Tage und die Jahre zwischen uns. Ich bin zu jung. Irgendwo wird er sein, der wirklich richtige Partner. Irgendwo wird sie warten, die wirklich große Liebe. Irgendwo muss sie lauern, die wirklich optimale Gelegenheit zur einzig sinnvollen Weitergabe der eigenen Gene. Aber man muss geduldig sein, könnte man meinen. Der Psychoanalytiker Neil Altman hat New Yorker zu ihrem Datingverhalten befragt. Einige hätten es allein in den vergangenen 6 Monaten auf 50 oder 100 Dates gebracht. Nicht wenige würden sich 5-mal pro Woche verabreden. Seine Begründung? Die Idee, dass jeder seinen Partner aussuchen kann, hat dazu geführt, dass die Leute übertrieben perfektionistisch geworden sind. Niemand ist ganz richtig so, wie er ist. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt nur eine Beziehung eingehen würde, dann wüsste ich ja gar nicht, ob es nicht was Besseres gibt. Also, und wenn man schon ein paar Sachen ausprobiert hat, dann kann man dann irgendwann mal sagen, beziehungsweise weiß man auch, was man will. Es gibt einen ganz neuen Begriff für den nicht genau definierten Zustand zwischen zwei Menschen. Das Mingeldasein. Als sogenannter Mixed Single darf man verliebt sein, darf man Sex haben, darf man gemeinsam frühstücken. Man lebt den Zustand einer Partnerschaft, legt sich aber nicht definitiv auf die andere Person fest. Man bleibt offen für kommende Möglichkeiten. Man lebt die Gnade der Unverbindlichkeit. Da bin ich echt empfindlich, merke ich immer wieder, dass ich Menschen vielleicht auch nicht so nah an mich ranlasse. Weil meine Freiheit ist mir schon unglaublich wichtig, also allein meine täglichen Routinen, die ich alle habe und die ganzen Sachen, die ich mache. Natürlich ist das mit dem verwässerten Beziehungsstatus im Grunde genauso wie mit dem Reisen, mit dem Studium, mit der Arbeit. Maybe ist nicht gleich maybe. Junge Generation ist nicht gleich junge Generation. Manche Maybes fahren einfach nur gern an die Nordsee. Und das seit Jahren. Manche sind sogar mit ihrem Job zufrieden und werden ihn vielleicht bis zur Rente behalten. Manche sind glücklicher oder unglücklicher, ohne Partner oder mit Partner. Und manche haben vielleicht das Meer des Möglichen ständig vor Augen. Es interessiert sie aber einfach nicht. Ich bin zu jung für alle deine Wünsche. Für alle deine Wünsche. Ist es denn wirklich deren Fehler oder ist es auch mein Fehler? Ja, also es ist natürlich deren Fehler. Immer. Parkposition. Oder ankommen, um zu bleiben. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen dein Fehler, dass du dich immer noch so krass drüber aufregen kannst. Weil wenn du sie mehr maybe sein lassen würdest, wäre es vielleicht für dich auch ein bisschen entspannter alles. Eine laue Sommernacht in der Gegenwart. Es ist 2:15. Ich stelle mir den Landeanflug in einem Großraumflugzeug vor. das Wackeln, wenn der Flieger die Wolken durchstößt, die Angst vor Turbulenzen und Konsequenzen. Ich denke an meine Maybes und wie lang mir dieser Flug mit ihnen vorgekommen ist. Was ist denn mein Problem? Naja, dass du sie halt einfach nicht verstehst. Oder entweder verstehst du sie nicht oder du durchschaust sie komplett. Ich glaube halt, dass du sie eher komplett durchschaust. Und das ist immer natürlich anstrengend, weil man das einfach nicht glauben kann, dass es wirklich Menschen gibt, die so sind. Vielleicht ist ja jetzt die richtige Zeit, um die Karten auf den Tisch zu legen. Jetzt, wo die Maschine ihre endgültige Parkposition erreicht hat und sich die Kabine leert, wo man sich nett von den Stewardessen verabschiedet und die Angst einer unerklärlichen Euphorie weicht. Ich, der ein Maybe sein müsste, war mit jemandem zusammen, der vielleicht ein Maybe ist. Ich hab doch nichts, ich hab doch keine Fehler gemacht, oder? Nee, glaube ich nicht. Ich meine, ich hab's ja das auch nur von außen gesehen. Aber ich, ja. Ich glaube, du bist schon, du, ja, du kannst schon auch, hier, ne, Mr. Control. Ich glaube schon, dass du auf jeden Fall so einen Kontrolldrang hast. Bei Mädchen kann ich mir schon vorstellen. Zwei schöne und schlimme Jahre lang haben wir den Konflikt ausgetragen, den es nur zwischen zwei Generationen geben kann. Und das bei gerade mal 5 Jahren Altersunterschied. Immer wieder haben wir uns missverstanden. Immer wieder sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Wenn, dann muss halt auch 100% sein. Ne? Du kannst halt nicht irgendwie auf 90 so rumgurken und sagen, na, ist schon okay und wird schon irgendwann. Also das bewundere ich auch irgendwie sehr, weil ich bin da eher so, dass ich sage, ja, okay, machen wir jetzt mal 85 und gucken, was passiert. Und das führt aber selten dann dazu, dass es irgendwie sich steigert, sondern entweder ist es da oder halt nicht. Und das hast du, glaube ich, voll schnell immer erkannt bei Menschen. Und wenn das dann nicht fließt, dann drehst du halt durch. Und dann habe ich beschlossen, ihr ein Denkmal zu setzen. Dieser seltsamen, dieser nicht packbaren, dieser so vermeintlich pragmatischen und oft doch so liebenswerten, dieser orientierungslosen und gut vernetzten, dieser mir in einem Moment so nahen und in der nächsten Sekunde ganze Galaxien weit entfernten Generation. Ihr einen Flug zu schenken, von hier bis dort. Und bei ihr zu sein, vom Start bis zur Landung. Trotz Flugangst, trotz Panik, aus lauter Zuneigung, aus lauter Liebe. Vielleicht. Schwarz und Gold, das sind unsere Farben, der Wagen rollt. Oh, 1, 2, 3, oh, du wunderschöne Lorelei. Endlich geht's nach vorne. Schwarz und Gold, das sind unsere Farben, der Wagen rollt. Wir singen 1, 2, 3. Flugangst. Eine Generation Party für Praktikanten und Vielflieger. Ein Feature von Martin Becker. Es sprachen Lisa Nathalie Arnold, Dominik Maringer, Runa Pernoda-Schäfer, Sandro Tajuri. Regie Martin Becker. Technische Realisation Markus Freund und Elke Steinort. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2014.